Erster, das Wort von Jahwe kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, ist Holz vom Weinstock besser als anderes Holz im Wald? Dritter, nimmt man dieses Holz für eine Arbeit? Oder macht man daraus einen Haken? Vierter, Mann gibt es dem Feuer zum Verbrennen. Das Feuer frisst die Enden und die Mitte. Ist es dann noch gut für eine Arbeit? Fünfter, auch wenn es ganz ist, nutzt man es nicht für Arbeit. Erst recht nicht, wenn Feuer es verbrannt hat. Sechster, darum sagt Herr Jahwe, ich mache die Menschen in Jerusalem wie dieses Holz. Ich habe das Holz vom Weinstock für das Feuer bestimmt. Siebter, ich werde gegen sie sein. Sie sind dem Feuer entkommen, aber das Feuer wird sie fressen. Dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Achter, ich werde das Land zur Wüste machen, weil sie mir nicht treu waren. Das sagt Herr Jahwe.